Live 4. Ich möchte dir und euch einen wunderschönen guten Abend wünschen, hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4, 3 Stunden Musik. Ich freue mich unter anderem auf das neue Album des Briten Dean Blunt, das ich hier etwas ausführlicher heute vorstellen möchte. Erscheint es doch in wenigen Tagen. Dann würde ich gerne Musik aus Manchester heute, Lone Lady und früher A Certain Ratio spielen. Und eine ganze Reihe, es liegt auf der Hand, wir haben ja immerhin 3 Stunden Zeit, eine ganze Reihe Tracks mehr. Beginnen würde ich gerne mit einem Titel des Drum and Bass Duos Comics aus England, das mit seinem Track Japanese Electronics im Instrumental Moog Remix für mich überraschend auf einer Compilation des Münchner Labels Permanent Vacation gelandet ist, Permanent Vacation 3, die 3. Label-Compilation, auf der es im Prinzip eher kosmisch, disco-hausig zugeht. Aber Comics hier, die beiden Drum-and-Bass-Produzenten, sorgen für ein super schönes Intro der insgesamt 24 Tracks auf 2 CDs. Thank you. Wir hören hier Musik von einem Duo, Laurie Osborne und Alex Torrey, von denen zumindest einer, der erstgenannte, Laurie Osborne, ein Mann ohne Ruhe ist, ruhelos, immer auf der Suche. Als Apple Blim, das sein Künstlername, vermutlich wesentlich bekannter, hat er doch vor Jahren zusammen mit Sam Shackleton sich reichlich auf dem Label der beiden Skull Disco, Schädel Disco, zur Genüge ausgetobt mit wummernden Bässen und nur von Ferne vernehmbaren, klapprigen Beats. Seit dieses Kapitel abgeschlossen ist, ist Apple Blim auf der Suche nach neuen, wie könnte man sagen, rhythmischen Matrixen im Bereich House Techno. Verdreht muss das Ganze sein, synkopisch, bloß kein Four to the Floor. Sein neuer Partner, den wir hier an seiner Seite gehört haben, Alex Torrey, hört auf den Künstlernamen Second Story. Apple Blim und Second Story, also ALSO nennen die beiden sich, und ich habe gerade einen Titel von ihrer mit insgesamt 3 Tracks besetzten EP01, also der 01er, gespielt. Davor, das will ich nicht verschweigen, ein Mann, den ich seit vielen Jahren hier spiele. Am Anfang war Burial, dann kam er, Synchro, mit durchaus ähnlich gelagerten Tracks, sehr ambient gehalten, mit Vocal-Passagen, die immer so ein bisschen gepitcht, sehr soulig reingefahren wurden. Viele, viele weitere Tricks, die aber die Ruhe innerhalb der Tracks nur unwesentlich beeinträchtigten. Das ist bis heute so. Ich lese, dass Synchro, der bürgerlich Joe McBride heißt, Manchester verlassen hat, zurück in ein kleines Dorf gezogen ist und offensichtlich dort eine Ruhe gesucht hat und auch vorfindet, die sich in meisterhafter Art und Weise auf seinen neuen Tracks, 4 an der Zahl, der Transient EP nieder schlägt oder schlagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe. Muss ich im Moment offen lassen. Also Synchro Transient EP, daraus habe ich den mit wunderbar kleinen Jungle Breaks versehenen Titel Contact gespielt. Maya Jane Coles. When I'm thinking, Kleiner Break hier, nachdem wir Maya Jane Coles, die ich ausgesprochen schätze hier, wenn man so will, direkt zweimal in einer Linie gehört haben. Eben, das war ein Titel aus ihrer neuen EP From the Dark, aus dem Dunklen. Will I make it home tonight? Ob ich es heute Nacht wohl noch bis nach Hause schaffe, produziert sie und fragt sich das auch gleichzeitig, wie das möglicherweise auch zu hören war. Etwas früher in diesem Jahr hat sie einen großartigen, aus meiner Sicht zumindest großartigen Remix, sehr Bass Heavy, angefertigt für den gerade gehörten Bonobo. Der war es nämlich, dieser Remix First Fires, zusammen mit dem New Yorker Sänger Gray Reverend, eben im Maya Jane Coles Remix. Es gibt auch einen sehr schönen neuen Track des britischen Produzenten Bonobo. Ich habe den bei und will versuchen, den heute Nacht hier auch noch unterzubringen. Zu ihr eine ganze Reihe von Tracks innerhalb der letzten 5 Jahre in Sachen Maya Jane Coles Preis gekrönt. Sie ist japanischer Herkunft, aber wohl in England geboren, aufgewachsen in London, wo sie auch noch lebt. From the Dark, das hatte ich gesagt, ist ihre aktuelle 12er. Ich frage mich sowieso gelegentlich, wieso heißt es eigentlich der Bass und nicht die Bass? Denn ich möchte weitermachen mit zwei Frauen, Black Girl, White Girl, deren Beitrag The Feels sich auf einer Compilation namens New Bass Volume 3 befindet, auf der sich sehr, sehr viele neue Namen einfinden aus ganz Europa, wenn man so will, aus der Ukraine, aus England, einigen Ländern mehr. Diese beiden, Black Girl, White Girl, ich habe noch nie von ihnen gehört, kommen aus England und schießen für meine Begriffe auf dieser 8 Tracks umfassenden Compilation den Vogel ab und der klingt so. body says I'm wrong. Said I'm dying to meet you, girl. Everybody says I'm wrong. Everybody says I'm wrong. But we keep it going on. Feelings coming on. But the bullshit got too long. Yeah. Everybody says I'm wrong. I don't worry about nothing. 1 Live 4. Am Ende dieser Woche erscheint das neue Album der Leeds Big Band Submotion Orchestra. Es hört auf den Namen Alien und ich habe gerade zum wiederholten Mal einen Titel daraus gespielt aus einem Album, das wie auch schon der Vorgänger sich sehr stark verzahnt sieht mit UK Bass Music, wie das auch gerade zu hören war. Viele Tracks laufen auf den klassischen Beats pro Minute Zahlen 140 für Dubstep beziehungsweise 170 für Drum and Bass. Ganz, ganz großartig und letztlich auch sehr harmonisch. Also wer mit Jazz ständig irgendwelche Dissonanzen assoziiert, die ja auch vorkommen können und aus meiner Sicht auch durchaus sollen, der wird die allerdings hier in dieser Form nicht finden, zumal eine ganze Reihe von Tracks auch vokalisiert sind. Davor habe ich den geheimnisvollen Dean Blunt gespielt, dessen neues Soloalbum Black Metal ebenfalls am Ende dieser Woche erscheint. Das ist ein Kerl, von dem man nicht viel weiß. Man darf sich bei ihm nie so ganz sicher sein, ob Angaben zur Biografie der Wirklichkeit entsprechen. Er ist wohl offensichtlich Amateurboxer gewesen, das scheint festzustehen. Viele Quellen wissen auch zu berichten, dass er als aktiver Tierschützer wohl eine Zeit lang unterwegs war und in London, wo er sich weitgehend aufgehalten hat. Mittlerweile pendelt er zwischen London und Atlanta in den USA. In London wohl Waschbären befreit hat aus ihren Käfigen. Wer weiß, was er noch alles angestellt hat. Wenn er noch weitere Soloplatten machen wird, werden wir das vielleicht am Ende erfahren, weil die Anzahl der Interviews vermutlich wachsen wird. So großartig ist erneut das neue Album geraten, das bei einigen Titeln stärker als zuvor auf so milchig geschrammelte Gitarren setzt, wie wir das gehört haben, so brüchig darüber gesetzten Gesang von ihm und eine weibliche Stimme, die, ich habe schon das sogenannte Finished Product, also das endgültige Produkt, das ist nicht immer in solchen Fällen der Fall, die hier namentlich nirgendwo auszumachen ist. Es gibt eher kürzer gefasste Tracks, aber auch sehr meditative, mit merkwürdigsten Electronics versehen, auf denen nicht zuletzt er selber es offensichtlich zu sein scheint, der am Ende zu einem wirklich abseitigen Saxophon-Solo ansetzt. Da habe ich so einen circa 10 Minuten langen Titel im Auge, den ich vielleicht im weiteren Verlauf der Nacht gerne spielen würde. Dean Blunt, 2 Tracks habe ich ja schon gespielt aus seinem Album Black Metal. Ich möchte noch gerne einen Track spielen. Ich kann die Bewandtnisse ja vielleicht später erzählen, sonst läuft uns die Zeit ein bisschen weg. Von der Bristol Bass-Legende Rob Smith zusammen mit Jar Device und Sascha Pereira. Dann kommen die Infos und dann geht's hier weiter. Bis gleich. All the people think now we think go be, yeah. Follow my rhythm now, nah, steady, yeah. No matter what the people think now we think go be, yeah. Follow my rhythm now, nah, steady, yeah. Now work. Now work. I'm Ganz kurz noch, eine Bemerkung zu dem zuletzt gespielten Track, das ist irgendwie mal wieder typisch. Ich hatte zuletzt bei anderer Gelegenheit schon aus dieser Compilation Musik gespielt, einen Beitrag, meine Güte, komme ich hier jetzt völlig durcheinander, des Briten Pinch zusammen mit dem Afrikaner Temi Oyedele und auf den Titel der Compilation natürlich hingewiesen, 10 Cities. Die Idee ist eigentlich großartig, europäische und afrikanische Städte mitsamt ihren Künstlern natürlich miteinander zu vernetzen, gewissermaßen die eine Partei mit der anderen zusammenzubringen und Titel zu kreieren, die aus jeweils europäischen und afrikanischen Partnern bzw. deren Zusammenarbeit entstehen. Das Ganze ist natürlich jetzt veröffentlicht bzw. kommt in den nächsten Tagen raus unter dem Albumtitel, ich hab's gesagt, 10 Cities. Ich bin sehr neugierig an die insgesamt 17 Beiträge gegangen, aber es haben mich nun mal nicht alle umgehauen und seht mal, am Ende des Tages landet man dann bei einem Mann, den man schon seit so vielen Jahren spielt, aus Bristol, nämlich Rob Smith, eine Basslegende gewissermaßen vor dem Herrn, der wirklich zur allerersten Generation, wenn man so will, derer zählt, die sich bereits in den 80er Jahren mit Dub und Bassmusik intensiver auseinandergesetzt haben und bei denen man vielleicht geneigt wäre zu sagen, ach, der schon wieder. Das ist ein wunderbar luftiger Dubstep, den wir da eben gehört haben, Rob Smith, zusammen mit Jade Weiss und Sascha Pereira. So ist das. Man soll die alten, bekannten Namen nie vorzeitig verfluchen. Aber davon war ich ja eh weit entfernt. Ich möchte weitermachen mit einer Band, der die letzten drei Titel des letzten Sonntags gehörten. Ihr unheimlich weit aufgehender, blühender Folkpop ist sowas von großartig. Auch eine Woche später gehe ich keinen Deut runter von meiner ganz persönlichen Einschätzung, dass wir hier ein überragendes Album haben der amerikanischen Band Musée Mécanique und ihrem Album From Shores of Sleep. Hin und wieder in Sachen Detailverliebtheit mag man tatsächlich an die alten Beach Boys denken und die umfassenden Bemühungen von Brian Wilson, wobei mir hier nicht ganz klar ist, wer innerhalb dieser vielköpfigen Angelegenheit eigentlich den Taktstock geschwungen hat. Zu den zahlreichen Bandmitgliedern kommen nämlich nochmal etliche Gäste, weit über 10, unter denen ich auch die bezaubernde Sängerin Alela Diane entdeckt habe. Sei es wie es ist, Musée Mécanique, mit denen geht's weiter. From shores of sleep and drifting on, this ship has gone. lonely road seemed to follow me. These tunnels and seas, and these birds seem so fucking free. They're nothing compared to me. Track. The train came a creeping back. back. Make me wanna holler like a mountain jack. People, can I get home? To cut a long story short, um eine längere Geschichte, die könnte es durchaus sein, kurz zu machen. Die gerade gehörten Alben sind durchgehend von vorne bis hinten richtig klasse. Wir haben gerade gehört The Bar Brothers, hier nicht zum ersten Mal. Eine Geschichte, eine Band um die beiden amerikanischen Brüder Barr. Ich erzähle den Rest gleich. Folgen einer kleinen Grippe, die ich immer noch nicht so ganz hinter mir gelassen habe, dass ich um ein Haar hier beinahe hätte husten müssen. Ich versuche mich ein wenig zu sammeln. Das sollte mir gelingen bei der Musik von DJ Kotze. Remember this car. when she holds her breath and dances above the daisy's head. Nicht, dass hier jetzt der Eindruck entsteht, der gerade gespielte DJ Kotze wäre hier so etwas wie ein Notnagel gewesen, weil ich eben so ein bisschen nach Luft ringen musste. Er wäre eh dran gewesen, aber lieber, ich hatte es ein bisschen eilig, lieber hätte ich ihn so genannt, wie er zunehmend gerade von Leuten aus anderen Ländern aus dem Ausland genannt wird, nämlich nicht Kotze, sondern Cozy. Klingt irgendwie besser und macht mehr Sinn, wenn man seine im Grunde sehr milden Dancefloor-Labyrinthe hört, die jetzt wieder versammelt worden sind zu einem neuen Album, das ihn, DJ Cozy, als Remixer zeigt. Reincarnations Part 2 versammelt insgesamt 14 Tracks, darunter den gerade gehörten natürlich, von Caribou im Original Found Out. Es sind echt super Sachen dabei und immer verliert man sich so. Das ist sein Talent, so verschiedene Fäden auswerfen, wegziehen und irgendwann wieder ins Spiel bringen. Viele Samples, Pitches, unheimlich trickreich und entspannend, wenn ich das mal so platt sagen darf. Es gibt Remixe von Gonzales, von Mount Kimby, Ada. Ich will nicht alle 14 aufzählen, aber tolles Album, das jetzt an diesem Wochenende soeben erschienen ist. Erlaubt vielleicht noch mal ganz kurz, wo ich gerade hier vom roten Faden sprach, den Faden von eben aufzunehmen. Diese Bar Brothers, das ist ein wunderbares Album, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vor 14 Tagen eine Reihe von Leuten zu ihrem Album der Woche gemacht haben. Sleeping Operator heißt das. Die Bar Brothers sind in der Tat zwei Brüder aus den USA, die es nach Montreal, Kanada verschlagen hat und die dort unter anderem, und das ist sehr wesentlich für ihre Musik, an die Harfenistin Sarah Page geraten sind, die mit ihren Skalen den Folk-Pop-Songs der Band immer so einen leichten asiatischen Touch gibt, nicht immer, aber eben hin und wieder. Zudem mischen sich auch Elemente afrikanischer Musik hier in die Tracks. Das ist wunderbar zu hören. Und das gilt im Prinzip auch, wenn gleich hier etwas straighter vorgegangen wird für die zuvor gespielten AV Buffalo, eine Band aus den USA, deren Album At Best Cuckold ich da eben auch ins Spiel gebracht habe. Möchte ganz kurz hinweisen auf ein Festival, das in den vergangenen Wochen ich hier stichpunktartig schon immer mal erwähnt habe, das Weekend Festival, 3 Tage in Köln vom 27. bis 29. November. Den Machern ist es gelungen, eine, man muss das ohne Wenn und Aber sagen, wirklich legendäre Band für dieses Festival zu verpflichten, die sich bereits im Jahre 1977 in Manchester gegründet hat und die zumindest in ihren ersten Jahren ihre Platten auf dem legendären Manchester-Label Factory veröffentlichte, ebenso wie die natürlich wesentlich bekanntere Band Joy Division. Die Rede ist von A Certain Ratio, die im weiteren Verlauf hergegangen ist, diese Band, und sehr harte, kantige Rhythmen nahm, auf denen sie teilweise sehr frei und man könnte fast sagen jazzartig improvisierte. Eine großartige, wie will man sagen, Punk, Funk, No-Jazz-Musik, die sich dann durch einen großen Teil der 80er Jahre hindurch bewegte, bevor die Gruppe für meine Begriffe das Zeitliche segnete, jetzt aber ganz offensichtlich, sonst würden sie ja nicht kommen, wieder ins Leben gerufen worden ist, um dann Ende November auf diesem Festival aufzutreten. Ihr Sound ist zeitlos und setzt sich auf vielen Labels, könnte man direkt sagen, fort. Nicht zuletzt natürlich dem, was das New Yorker Label DFA in all den letzten Jahren veröffentlicht hat. Ich habe große Lust und großen Spaß, mal was Älteres hier von A Certain Ratio zu spielen. Das klingt dann so. ...1984. Yeah. Thank you. Den eben gehörten und diesen Titel hier fasse ich einfach mal unter einer Überschrift. Zugegeben, die ist nicht sonderlich originell, aber sie trifft es zumindest halbwegs. Manchester gestern und heute. Die Lone Lady hören wir hier aus Manchester, Musikerin, Produzentin mit einem neuen Titel Groove It Out. Davor aus dem Jahr 84 There's Only This von A Certain Ratio aus einem im Übrigen tollen Album aus jener Zeit, was ich mir damals gekauft habe. Es knistert zum Glück noch nicht. The Old, The New heißt es und versammelt alle frühen Singles der Band von 78 bis 85. möchte den Flow, wenn man ihn denn als solchen bezeichnen kann, hier nicht unnötig unterbrechen. Wir hören ein Album, in das sehr viel Licht gefallen ist, im Unterschied zum Vorgänger von dem amerikanischen, übrigens auch privat zusammen, Paar Peking Lights, Cosmic Logic heißt das Album. Davor habe ich die kanadischen Tops gespielt. Eine wunderbare Band. Ich habe mich die ganze Zeit gefreut auf das neue Album der kanadischen Band Stars und bekomme eins, beziehungsweise lieber eins, das viel besser auf den Punkt kommt und stilistisch gar nicht so weit entfernt ist. Die Tops, die ich vorher noch nicht kannte, sind eine großartige Band, Picture You Staring. Ein kleines Piece von einem britischen Duo habe ich davor nochmal gespielt, Soccer 96. Hier kommt von Spa. from school. Guess it wasn't so cool. Everyone needs some space to breathe. All the time we have been blind. Yeah, we just couldn't see it. Yeah, you're too old to cry, too young to die. What happens in the in-between? Don't you think it's strange? Things just change. Just a burned out town, it's a burned out scene. You've been a dropout ever since you've been 17. Lonely child, when will you free? Oftentimes people they find not blind. Yeah, they just don't see it. Bevor ich weitermache, zwei, drei Sätze noch zu der zuletzt gehörten Band Urge Overkill, einer amerikanischen Band, die inzwischen längst das Zeitliche gesegnet hat, die 1993 eins ihrer Alben veröffentlichte, Saturation, auf dem sich dieser großartige Titel befand, den ich zuletzt gespielt habe, Dropout, wo die Band um ihren mega coolen Sänger, so ein lang aufgeschossener, schlaksiger Kerl, der wie die beiden anderen Bandmitglieder, zumindest wann immer ich die Gruppe sah, ich sah sie einige Male, immer in so Samtjacken herumlief, insbesondere natürlich auf der Bühne und mit so goldlackierten Ketten behangen, die so ein Medaillon hatten, auf dem die beiden Anfangsbuchstaben des Bandnamens zu sehen waren, das U und das O. Diese Ketten wurden auch so als Promotion-Geschenk verteilt und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich in den 90er Jahren hinter diesen Ketten her war. Ich hatte so am Ende 7 bis 8 gesammelt und es gab eine Menge Freunde, die mir einiges boten, damit ich ihnen eine solche Kette schenken könnte. Ich gab mir alle Mühe, so hartherzig wie nur eben denkbar zu sein, verlangte das Unfassbare, also Nuggets, Goldbarren, Wertanlagen, Grundstücke, hab nichts von dem bekommen. Und wenn ich heute zu Hause mal so durch meine Sachen gehe und gucke, wo die alten Urge Overkill-Ketten sind, um ehrlich zu sein, ich finde keine einzige mehr. Also wahlweise habe ich sie am Ende des Tages dann doch verschenkt oder ich kenne euch genau, ihr habt sie mir gestohlen. Warum habe ich den Titel gespielt? Weil er so lakonisch daherkommt, so mit einer leichten Schwermut versehen, die ich der davor gehörten Band von Spanum beileibe nicht unterstellen will. Aber auch bei ihnen fasziniert mich, wie lakonisch sie in ihre Tracks gehen, die eigentlich geeignet sind, große Emotionen zu erzeugen. Aber sie selber bleiben gewissermaßen so die nüchternen Akteure. Das finde ich eine großartige Haltung, wie überhaupt dieses Streetlife-Album, aus dem ich eben zum wiederholten Male den Opener gespielt habe, mich so schwer beeindruckt, dass ich einen weiteren Titel daraus spielen möchte. Ich hoffe, ich erwische den richtigen, der den Kölner Musiker, Produzenten, DJ und Saxophonisten Pascal Schäfer einmal mehr bei seinen großartigen Beiträgen zeigt, die er zu dieser Soul-Disco-Softrock-Angelegenheit in diesem Spannungsfeld, würde ich von Spar mit dem neuen Album einfach mal sehen, zeigt. Ich möchte aber weitermachen, zunächst mit Musik des Produzenten Toby Gale. Ganz kurz zwischendurch, um Irritationen vorzubeugen. Wir hören hier nicht einen britischen oder amerikanischen Beatmaker, sondern Musik aus dem neuen Album des Kölner Duos Maus und Mars, zu dem ich gleich noch ein, zwei Sätze mehr sagen möchte. Vielleicht habt ihr ihn zuletzt im Vorprogramm von Banks oder Chet Faker gesehen. Aus München kommt er, der Produzent Occupanta. Live hier an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Break machen, nachdem wir einen, wie bereits angekündigt, weiteren Titel gehört haben aus dem neuen Album der deutschen Band von Spar, die seit etwa 11 Jahren Platten, Alben veröffentlicht. Es gibt eine ganze Reihe von Bands, die im Kosmos dieser Gruppe sich bewegen bzw. bewegt haben. Personelle Überschneidungen. Oliver Twist fällt mir ein. Urlaub in Polen. Aber wenn ich länger suchen und wühlen würde, käme ich bestimmt noch auf 2, 3 mehr. Was nichts daran ändert, dass diese Band hier einfach Style hat. Im gerade gehörten Track kommen eigentlich alle Schlagwörter zusammen, die ich mit allergrößter Liebe in den letzten 2 Jahren hier mich bemüht habe, nicht zu häufig in die Runde zu werfen, von Softrock, Yachtrock bis zu so einer bestimmten Haltung, die ich persönlich ausgesprochen schätze bei Musikern, bei Bands, so eine gewisse Trägheit, so eine Faulheit. Bloß nicht zu viel machen, sondern wie der Koch, der seine Speisen abschmeckt, genau wissen, so wo die Grenze ist. Ich mochte immer in den 80er Jahren diese Popband Duran Duran. Ich finde, bei denen kam das auch super zusammen. Und wenn wir noch weiter zurückgehen in die Zeit des Glamrocks zum Beispiel, die schrecklichste Band aller Zeiten, heute kann man es ja sagen, war für mich die Gruppe Sweet. Fürchterlich, viel zu überkandidelt. Also wenn ich mir da im Gegensatz Slade anhöre, das war natürlich meine Band. Die waren faul, die machten nicht viel, die hatten einfach nur einen coolen Sänger und alles, was daneben passierte, das war im Grunde nicht so wirklich interessant. Aber ich will nicht zu sehr hier abschweifen und schon gar nicht von Spar am Ende mit Slade oder mit Sweet vergleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass Freunde der Bands sonst hier noch als Kommando gleich vor der Tür stehen und nichts Gutes im Schilde führen würden. Pascal Schäfer am Saxophon, den wir da eben gehört haben. So, ganz kurz möchte ich noch zurückgehen. Wir haben Maus on Mars gehört. Das Kölner Duo wird 21 Jahre alt. 1993 erschienen die ersten Aufnahmen, die schon damals für Wirbel sorgten. Einmal aus musikalischen Gründen, zum anderen aber auch, weil die ersten Aufnahmen auf einem britischen Label erschienen. Das war vor 21 Jahren keine Selbstverständlichkeit, zumal es eins der damaligen Vorzeige britischen Indie-Labels war. Wenn ich mich recht entsinne, hörte es auf den Namen Too Pure. Und man musste schon einige Jahre zurückdenken, um zu überlegen, welche Indie-Formation denn zuletzt überhaupt auf einem britischen Label veröffentlicht hatte. Aus der Hüfte geschossen würde ich mal spekulieren, dass es Propaganda waren aus Düsseldorf. Aber das war dann auch schon wieder eine ganze Reihe von Jahren vorher. Maus on Mars sind unberechenbar und daraus haben sie eine handfeste Tugend gemacht, wenn sie jetzt ihr als Doppel-CD erscheinendes neues Album 21 Again, 21 Jahre wieder, nennen, dann kommen da locker, ich habe es jetzt nicht genau durchgezählt, es mögen 20, 24 Beiträge sein, die sie fast allesamt mit befreundeten Künstlern fabriziert haben. Und ihr könnt euch da gar nicht vorstellen, wie unterschiedlich da die Strömungen sind. Das geht von blank experimenteller Musik hin zu Beatmaker-Tum, wie wir es eben im Verbund mit den Junior Boys gehört haben. Aber man hat natürlich von Seiten von Maus on Mars auch gute Freunde, zum Beispiel in den USA sitzen, in Form von Tordes, die bei einem wirklich wunderbaren Track auf diesem Album auch beteiligt sind. Ich weise zusätzlich darauf hin, dass Maus on Mars am kommenden Wochenende, an den Tagen Freitag und Samstag, das 21 Again Festival in Berlin kuratieren. 2 Tage, also Bands, die sie ausgesucht haben, Jan, Stefan Werner und Andy Thoma. Das geht über Freitag und Samstag, 31.10., 1.11. im Theater Hebbel am Ufer. Ich sag das einfach mal dazu für all diejenigen, die vielleicht in der Zeit in Berlin sein werden. Maus on Mars. Im Übrigen sind hier auch Gäste, Mark E. Smith von The Fall, mit dem zusammen die beiden mehrfach das Projekt von Südenfeld ins Leben gerufen haben. Der eröffnet das Ganze hier gemeinsam mit seiner Freundin Eleni, die meines Wissens aus dem Sauerland kommt, stammt oder zumindest dort gelebt hat, bevor sie dann Mark E. Smith nach England folgte. Den Beitrag von Mark E. Smith möchte ich nicht spielen. Nicht, weil er schlecht ist, sondern weil ich hier was anderes anzubieten hätte aus Kanada. Eine Band, die beeinflusst ist, sicherlich von The Fall und Marty Smith. Ort heißt sie. Yeah. 1, 2, 4 zu den gerade laufenden Tracks sage ich gleich was. The nation as they fade in the wind. Hear the cries of the people. Hear the cries of the people. Kleiner Break mal an dieser Stelle. Ich hatte Mark E. Smith namentlich erwähnt, ihn dann aber nicht gespielt, sondern eben die kanadische Band Ort, die zugegebenermaßen vor einem natürlich begrenzten Publikum im Sommer dieses Jahres nichtsdestoweniger für handfeste Furore gesorgt hat bei einem wirklich großartigen Auftritt im Zelt auf dem Gelände des Haldern Pop Festivals. Nach meiner Erinnerung der erste und bisher wohl einzige Auftritt der Kanadier hier in Deutschland. Im Rücken hatten sie zu dem Zeitpunkt im August ein Album, dem jetzt eine EP folgt, aus der ich eben Musik gespielt habe. Once More With Feeling heißt die und kommt zum Teil, es sind 4 Tracks drauf, mit älteren Titeln, die aber im Sommer dieses Jahres neu eingespielt worden sind. Und das gilt auch für den eben gehörten New Calm Part 2. Danach kam eine der derzeit am schwersten gehypten Bands Londons mit einem handfesten Klang, Gitarrengewitter, das einige vielleicht an Bands wie Jefferson Airplane oder auch die Birds erinnert. Diese Band, Lola Colt heißt sie, versteht es nämlich tatsächlich auf einer Länge von teilweise 5 bis 6 Minuten innerhalb ihrer Tracks für sehr interessante Wendungen zu sorgen. Es ist eine 6-köpfige Band, die jetzt ihr Debütalbum veröffentlicht, Away from the Water heißt es. Und direkt daran angeschlossen habe ich ein Lied von Lloyd Chi Shu, Winds of Change heißt das, hat aber nichts mit dem gleichnamigen Lied der deutschen Scorpions zu tun. Man hätte jetzt spekulieren können, dass die es möglicherweise von ihm, von Lloyd Chi Shu, geklaut haben. Denn es ist ja bekannt, dass die Weißen von den Indianern so einiges geklaut haben. Und tatsächlich ist Lloyd Chi Shu ein Nachfahre der Ureinwohner Nordamerikas / Kanada. Und diesen Nachfahren, diesen musikalischen Nachfahren, widmet sich eine Compilation mit insgesamt 34 Titeln mit dem Titel Native North America, Untertitel Aboriginal Folk Rock and Country, 1966 bis 1985, also rund 20 Jahre, mit 34 Sängern, die man weithin vermutlich nicht kennen wird. Großartig das Ganze. Ein Booklet hat diese Box mit insgesamt 2 CDs auch, und das Booklet hat einen Umfang von 120 Seiten. Veröffentlicht hat das Ganze ein Label, das ja schon seit Jahren für seine sorgfältige Arbeit aus allen nur denkbaren Ecken gelobt wird. Light in the Attic, dieses Label aus Seattle, das uns unter anderem auch den wunderbaren Rodriguez und viele andere mehr in letzter Zeit nahegebracht hat. Es ist wunderbar, ich erwähne und beschreibe das, weil wer sich jetzt schon Gedanken macht über die geeigneten Weihnachtsgeschenke, das wäre so eins. Die Songs darauf sind richtig klasse. Nicht jeder einzelne der 34, aber wie gesagt auf 120 Seiten sehr viel gut geschriebene Background-Informationen, Biografien, alle Texte sind abgedruckt. Top. So viel mal dazu. Und vielleicht die Bemerkung, dass Anfang Oktober ein Mann verstorben ist, der einer Gruppe vorstand, die das bis heute vielleicht berühmteste Lied veröffentlicht hat, das um Indianer kreist, um die Indian Reservation. Sein Name ist Paul Revere. Er ist am 4. Oktober in diesem Monat verstorben und war Kopf, wie gesagt, der Band Paul Revere and the Raiders, die 1971 diesen großen Hit hatten, Indian Reservation, der in den USA bis auf die Nummer 1 gegangen ist. Und ich dachte mir einfach in diesem Zusammenhang, können wir den einfach mal spielen und hören. Took away our ways of life, the tomahawk and the bow and knife. Took away our native tongue and taught their English to our young. In Japan, Cherokee people, Cherokee tribe, so proud you live, so proud you die. They took the whole Indian nation, on this for reservation. Though I wear a shirt and tie, I'm still part red man deep inside. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud you live, so proud you die. But maybe someday when they've learned, Cherokee Nation will return. We'll return, we'll return, we'll return. Das waren jetzt knapp 3 Minuten, in denen ich mich geärgert habe. Ich habe den Titel bei der Vorbereitung zur Sendung vorgehört. Und wisst ihr, was mir gerade, als ich ihn in voller Länge höre, heute Nachmittag dachte, oder am vergangenen Nachmittag dachte ich, alles klar, der ist es. Das ist nicht die Originalversion gewesen. Die hat sich mir nämlich derart eingebrannt. Ich habe die hier von einem Best-of-Sampler, den ich mir irgendwann mal für kleines Geld gekauft habe, und stelle gerade fest, diese Version ist Jahre später neu eingespielt worden. Da kann ich mich jetzt schwarz drüber ärgern. Sollte jemand unter euch gerade derselben Meinung sein, einfach mal melden. Ich muss versuchen, das Original, also das echte Original, herauszufinden. Mit so älteren Titeln wird oft echtes Schindluder getrieben. Ich befürchte fast, hat mich jemand über den Leisten gezogen. Ist schon einige Jahre her. Gut, okay, also soweit mal meine Eindrücke. Oh Gott, wir sind ja schon fast am Ende. Habe ich da so viel eben geredet über Indianer? Typisch mal wieder. Wenn ihr die Erstausgabe dieser Sendung, wenn ihr, meine Güte, bin ich denn blöde? Ich möchte euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. So muss es heißen. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin ganz durcheinander, weil wir wirklich nur noch 2 Minuten haben. Alles Liebe, alles Gute. Mein Name ist Klaus Vier. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag wieder hören würden. So, jetzt bin ich aber endgültig raus. Ciao.